Kapitel 21. Wir hatten beschlossen, nicht nach London zu gehen, sondern über Land bis Portsmouth zu fahren, um uns von dort nach Le Havre einzuschiffen. Mir gefiel dieser Plan, vor allem, weil es mich dauerte, jene Orte wiederzusehen, wo ich mit meinem geliebten Clerval einige glückliche Augenblicke genossen hatte. Es wäre mir furchtbar gewesen, den Menschen zu begegnen, die wir zusammen aufgesucht hatten und die womöglich Fragen über ein Ereignis gestellt hätten, dessen bloße Erinnerung mir denselben Dolchstoß versetzte wie damals, als ich im Gasthaus zu H. auf seine leblose Gestalt niederblickte. Mein Vater selbst hatte nur den einen Wunsch, mich wieder gesund und voll inneren Friedens zu sehen. Er war unaufhörlich zärtlich um mich bemüht. Er wollte nicht verzweifeln, wenn auch mein Schmerz und Trübsinn nicht wichen. Zuweilen dachte er, dass ich die Schmach, mich eines Mordes wegen zu verantworten, so bitter empfand, und er mühte sich, mir klarzumachen, wie eitel solch ein Stolz ist. »O Vater«, sagte ich, »wie wenig kennst du mich. Es wäre eine Schmach für die Menschen, ihre Gefühle und Passionen, wenn ein solch Elender wie ich Stolz fühlte.« Die arme, unglückselige Justine war ebenso unschuldig wie ich und musste die gleiche Anklage erleiden. Sie starb dafür. Ich bin die Ursache ihres Todes. Wilhelm, Justine und Heinrich, sie alle starben durch meine Hand. Mein Vater hatte mich während meiner Gefangenschaft oft das Gleiche versichern hören. Wenn ich mich so selber anklagte, schien er manchmal eine Erklärung zu wünschen. Sonst hielt er es anscheinend für eine Folge der Delirien und nahm an, dass sich während meiner Krankheit eine Wahnvorstellung in mir festgesetzt hatte, welche auch in meiner Genesung nicht wich. Ich wahrte ein hartnäckiges Stillschweigen über den Unhold, den ich geschaffen, denn ich hatte das Gefühl, dass man mich für verrückt erklären würde. Dies versiegelte meine Zunge auf ewig, während ich doch die Welt darum gegeben haben würde, wenn ich das schicksalsschwere Geheimnis jemandem hätte anvertrauen können. Bei dieser Gelegenheit sagte mein Vater jedoch mit dem Ausdruck höchster Verwunderung: »Was willst du damit sagen, Viktor? Bist du wahnsinnig geworden? Lieber Sohn, ich flehe dich an, mache niemals wieder eine solche Behauptung.« »Ich bin nicht verrückt«, rief ich mit Nachdruck. »Sonne und Himmel, die mein Werk gesehen haben, könnten die Wahrheit bezeugen. Ich bin der Mörder dieser unschuldigen Opfer. Sie starben durch mein Betreiben. Tausendmal hätte ich mein eigenes Blut, Tropfen für Tropfen, gegeben, um ihr Leben zu retten. Aber, Vater, ich konnte nicht. Ich durfte ja nicht ihretwegen die ganze Menschheit opfern.« Dieser Schluss meiner Worte überzeugte meinen Vater, dass ich irre sprach. Er wechselte sofort unser Thema und versuchte, meine Gedanken in eine andere Richtung zu leiten. Er wollte die Erinnerung an die Szenen in Irland möglichst in mir auslöschen und spielte weder auf sie an, noch duldete er, dass ich von meinem Unglück sprach. Mit der Zeit wurde ich ruhiger. Mein Kummer fraß sich tiefer in meinem Herzen ein, aber ich sprach nicht länger so zusammenhanglos von meinen Verbrechen. Mir genügte das Bewusstsein derselben. Mit äußerster Selbstbeherrschung zügelte ich den gebieterischen Aufschrei der Seelennot in mir, die ich manchmal in die ganze Welt hinausschleudern wollte. Mein Gebaren wurde gleichmäßiger und gefasster, als es je seit meinem Ausfluge zu dem Gletschermeer gewesen war. Am 8. Mai kamen wir in Le Havre an und begaben uns sofort nach Paris, wo mein Vater einige Geschäfte zu erledigen hatte, die uns einige Wochen aufhielten. In dieser Stadt erhielt ich folgenden Brief von Elisabeth. An Viktor Frankenstein. Mein lieber Freund, ich war unendlich froh, als ich einen aus Paris datierten Brief vom Onkel erhielt. Du bist nicht mehr so furchtbar weit von mir weg, und ich darf hoffen, dich in knapp 14 Tagen wiederzusehen. Armer Vetter, was musst du ausgestanden haben? Ich fürchte, du wirst sogar noch angegriffener aussehen als damals, da du Genf verließest. Der Winter verging sehr traurig. Ich war durch die angstvolle Ungewissheit gequält. Ich hoffe jedoch, einen Zug inneren Friedens in deinem Ausdruck zu finden und dass dein Herz nicht ganz ohne Trost und Seelenruhe ist. Doch ich fürchte, dass du jetzt noch stärker unter denselben Gefühlen leidest, die dich vor einem Jahr so unglücklich machten. Damals wollte ich dir die Sorgen ersparen, wo du von so vielem Missgeschick niedergedrückt warst. Aber eine Unterredung, die ich mit deinem Vater vor seiner Abreise hatte, macht eine Auseinandersetzung nötig, ehe wir uns wiedersehen. Auseinandersetzung. Vielleicht sagst du, was kann Elisabeth mir zu erklären haben? Wenn du das sagst, so hat meine Frage schon ihre Antwort bekommen und ich brauche nur als deine dich liebende Cousine zu unterschreiben. Aber du bist fern von mir, Und es kann doch sein, dass du diese Auseinandersetzung zwar fürchtest, aber dennoch erleichtert darüber bist. Und in der Meinung, dass dies wirklich der Fall ist, will ich dir endlich sagen, was ich dir so oft seit deiner Abreise mitteilen wollte, ohne jedoch den Mut dazu zu finden. Du weißt recht gut, Viktor, dass es seit unserer Kindheit der Lieblingsplan deiner Eltern gewesen ist, uns zusammenzugeben. Man hat uns dies von früh an gesagt und uns gelehrt, daran fest zu glauben. Wir waren uns in unseren Kinderjahren liebe Spielgefährten, und als wir älter wurden, liebe und teure Freunde. Aber so wie Bruder und Schwester oft durch eine herzliche Zuneigung miteinander verbunden sind, ohne den Wunsch nach einer innigeren Vereinigung, könnte das nicht auch für uns zutreffen? Sag es mir, liebster Viktor. Bei unserem beiderseitigen Glück flehe ich dich an, antworte mir die schlichte Wahrheit. Liebst du nicht eine andere? Du bist abgereist, nachdem du mehrere Jahre deines Lebens in Ingolstadt verbracht hattest. Ich musste gestehen, dass ich im vorigen Herbst, als du so unglücklich warst und unsere Nähe dir ein Greuel schien, nicht anders als annehmen konnte, dass dir unser Bund leid sei und du dich durch deine Ehre verpflichtet glaubtest, den Wunsch der Eltern zu erfüllen, obgleich er deinen Neigungen entgegenstand. Ich bitte dich darum, diese Auffassung aufzugeben. Ich muss dir gestehen, mein Vetter, dass ich dich liebe, dass du in meinen lichten Zukunftsträumen als mein Freund und Gefährte bei mir bist. Aber ich will ebenso sehr dein Glück wie das meine, wenn ich dir erkläre, dass unsere Heirat mich lebenslang unglücklich machen würde, sollte sie nicht aus deinem eigenen freien Entschluss geschlossen sein. Es kommen mir die Tränen bei der Vorstellung, du könntest jetzt in deinem elenden Zustand nach so viel Missgeschick mit dem Wort Ehre alle Liebe und alles Glück, die dich wieder gesund machen könnten, ersticken. Womöglich vermehre ich, die ich dich so liebe, noch dein Elend, weil ich dir den Weg zur Erfüllung deiner Wünsche versperre. Viktor, lass dir versichern, dass deine Cousine und Spielkameradin dich viel zu aufrichtig liebt, um dir jemals im Wege zu stehen. Sei glücklich, mein Freund. Und wenn du mir in diesem Punkte nachgibst, so kannst du gewiss sein, dass nichts mehr meinen Frieden stören kann. Dieser Brief soll dich nicht zu einer übereilten Antwort drängen. Du brauchst ihn weder morgen noch übermorgen zu beantworten, nicht einmal bis zu deiner Ankunft, wenn dir eine Antwort peinlich ist. Onkel wird mir über deine Gesundheit berichten, und wenn ich bei unserem Wiedersehen ein Lächeln auf deine Lippen zaubern kann, brauche ich sonst nichts zu meinem Glück. Elisabeth Lavenza, Genf, 18. Mai. Dieser Brief rief mir wieder die zuvor vergessene Drohung des Dämons ins Gedächtnis. Ich will in deiner Hochzeitsnacht bei dir sein. Dazu war ich verurteilt. In jener Nacht würde der Unhold alle Kunst aufbieten, mich zu vernichten, mich des Glückes zu berauben, das mir meine Leiden lindern sollte. In jener Nacht wollte er durch meinen Tod das Maß seiner Verbrechen vollenden. Nun gut. Es würde gewiss ein Todeskampf stattfinden, der mit meiner Niederlage das Ende seiner Gewalt über mich herbeiführen würde und mir den Frieden schenken. Würde jedoch der Unhold besiegt, so war ich ein freier Mann. Frei? Eine Freiheit, wie sie der Bauer kennt, vor dessen Augen seine Familie niedergemetzelt, sein Hof verbrannt, seine Ländereien verwüstet wurden und der heimatlos, allein, ohne jegliches Geld, frei herumstreift. So würde meine Freiheit aussehen. Ich würde dennoch mit Elisabeth einen kostbaren Schatz besitzen, der Ausgleich für die Reue und das Schuldgefühl, die meine Seele bis zu meinem Lebensende bedrücken würden. Liebe, süße Elisabeth! Immer wieder las ich ihren Brief. Ein zartes Gefühl stahl sich in mein Herz und zauberte mir ein Traumparadies voll Liebe und Freude vor Augen. Doch der Apfel war bereits verzehrt, des Engels flammend Schwert ausgestreckt, um uns von aller Hoffnung zu verbannen. Wie gern hätte ich mein Leben gegeben, um Elisabeth glücklich zu machen. Wenn der Unhold seine Drohung wahrmachte, war mir der Tod unvermeidlich. Und wiederum bedachte ich, ob die Heirat mein Schicksal beschleunigen würde. Ich würde wohl einige Monate früher vernichtet werden, aber wenn mein Peiniger argwöhnte, dass ich sie vor meinen Drohungen hinausschob, würde er gewiss einen anderen, vielleicht noch schrecklicheren Weg zur Rache finden. Er hatte geschworen, in meiner Hochzeitsnacht mit mir zu sein, doch dies bedeutete keineswegs, dass er in der Zwischenzeit Frieden zu halten gedachte. Denn unmittelbar nach der Verkündung seiner Drohung hatte er Clerval ermordet, um mir zu zeigen, dass sein Blutdurst noch nicht gestillt war. So schloss ich, dass wenn auch meine baldige Vereinigung mit meiner Cousine ihr oder meines Vaters Glück herbeiführen könnte, sie dagegen die Absichten meines Gegners auf mein Leben nicht um eine Stunde verzögern würde. Aus dieser Gemütsverfassung heraus schrieb ich an Elisabeth. Mein Brief war ruhig und herzlich. »Geliebtes Wesen«, schrieb ich, »ich fürchte, dass uns nur wenig Glück auf Erden beschieden ist. Aber alles Glück, das mir noch geschenkt wird, ruht in dir. Verjage deine unnützen Befürchtungen. Dir allein weihe ich mein Leben und all mein Streben nach Zufriedenheit. Mich bedrückt ein furchtbares Geheimnis, Elisabeth. Wenn es dir enthüllt wäre, würdest du vor Entsetzen erstarren und dich nur wundern, dass ich all meine Leiden überlebt habe. Ein Tag nach unserer Hochzeit werde ich dir die Geschichte meiner Qual und Not erzählen, denn, meine liebe Cousine, es muss vollkommenes Vertrauen zwischen uns herrschen. Bis dahin bitte ich dich dringend, nichts davon zu erwähnen. Mit Nachdruck komme ich nochmals auf meinen Wunsch zurück und ich weiß, dass du ihm nachkommen wirst. Etwa eine Woche später kehrten wir nach Genf zurück. Meine Cousine begrüßte mich mit warmer Herzlichkeit, doch standen ihr die Tränen in den Augen, als sie meine abgezehrten und fieberglühenden Wangen sah. Auch bemerkte ich einen Wandel an ihr. Sie war schmaler geworden und hatte viel von der bezaubernden Lebhaftigkeit eingebüßt, die mich früher so entzückt hatte. Aber ihre sanfte Güte, ihr mitfühlender Blick machten sie zu einer passenden Gefährtin für einen so schwer getroffenen und elenden Menschen wie mich. Meine Gemütsruhe war nicht von langer Dauer. Als ich mir die Vergangenheit vergegenwärtigte, verfiel ich in einen regelrechten Wahnsinn. Zuweilen war ich Wut und Zorn entbrannt, zuweilen niedergeschlagen und mutlos. Ich sprach nicht, gewahrte nichts um mich her, sondern saß, ohne mich zu rühren, von der Vielzahl der auf mich eindringenden Erinnerungen verwirrt. Nur Elisabeth besaß die Macht, mich aus diesen stumpfsinnigen Grübeleien zu reißen. Ihre sanfte Stimme beruhigte meine Raserei und flößte mir menschliche Gefühle ein, wenn ich in völlige Empfindungslosigkeit versunken war. Sie weinte mit mir und um mich. Wenn ich Vernunftsgründen zugänglich wurde, versuchte sie, mich zu überreden und zur Resignation zu bringen. Ja, es geziemt dem Unglücklichen, sich zu unterwerfen, damit er Frieden findet. Aber für den Schuldigen gibt es keinen Frieden. Die bitteren Reuequalen vergiften die Ruhe, welche die Gelassenheit im Schmerz sonst bringt. Bald nach meiner Ankunft sprach mein Vater von meiner baldigen Hochzeit mit meiner Cousine. Ich schwieg. »Hast du denn irgendeine andere Bindung?« »Keineswegs. Ich liebe Elisabeth sehr und sehne mich nach unserer baldigen Vereinigung. Lass uns den Tag festlegen, wo ich mich im Leben oder Tode für das Glück meiner Cousine einsetzen kann.« »Mein lieber Viktor, sprich nicht so. Schweres Leid hat uns betroffen. Aber darum wollen wir uns nur umso fester an das halten, was uns geblieben ist, und unsere Liebe von den Dahingegangenen auf die uns Verbliebenen übertragen. Unser Kreis wird zwar klein sein, aber die Bande der Liebe und des gemeinsamen Leides werden uns eng aneinander schmieden. Wenn dann die Zeit unsere Wunden gelindert hat, werden uns neue und uns teure Wesen geschenkt werden, anstelle von denen, die uns so grausam entrissen wurden. Das waren meines Vaters Worte. Aber ich musste wieder an die Drohung denken, und es wird euch nicht wundern, dass ich den Dämon, der so ungehemmt in seinen blutigen Taten gewesen war, fast für unbesiegbar hielt. Die Worte »Ich werde in eurer Hochzeitsnacht mit euch sein« sah ich als ein unausweichlich drohendes Schicksal an. Aber der Tod war für mich nicht schrecklich, wenn ich den Mord Elisabeths damit verhütete. Daher stimmte ich frohen Herzens meinem Vater zu, dass, falls Elisabeth einwilligen sollte, die Feier in 10 Tagen stattfinden und damit, wie ich glaubte, mein Schicksal besiegelt sein würde. Guter Gott! Wenn ich auch nur einen Augenblick lang geahnt hätte, welches die teuflischen Absichten des dämonischen Feindes waren, dann hätte ich mich lieber bis an mein Lebensende aus der Heimat verbannen lassen und wäre ruhelos und verstoßen über die Erde gewandert. Aber es war, als habe der Unhold mich seinen wahren Absichten gegenüber mit Blindheit geschlagen. Und während ich glaubte, meinen eigenen Tod zu bereiten, beschleunigte ich den eines viel teureren Opfers. Als die für die Hochzeit festgesetzte Zeit näher rückte, sank mir, sei es aus Feigheit, sei es aus bösen Vorahnungen, immer wieder der Mut. Ich verbarg jedoch meine Gefühle unter äußerer Heiterkeit, die meinen Vater freute und wieder zum Lächeln brachte, das wachsame und schärfere Auge Elisabeths jedoch kaum zu täuschen vermochte. Sie sah unserer Vereinigung mit ruhiger Freude entgegen, die nicht ganz frei von Furcht war, denn vergangenes Missgeschick hatte gezeigt, dass ein gewisses und greifbares Glück sich bald in einen leeren Traum auflösen und als einzige Spur tiefen, immerwährenden Gram zurücklassen konnte. Es wurden Vorbereitungen für das Fest getroffen, man empfing Glückwunschbesuche, alles lächelte. Ich verschloss, so gut ich es vermochte, alle Befürchtungen in meinem Herzen und ging mit scheinbarem Ernst auf die Pläne meines Vaters ein. Es wurde uns ein Haus nahe bei Kolonie gekauft, wo wir die ländlichen Freuden genießen konnten und doch nahe genug bei Genf waren, um meinen Vater jeden Tag zu sehen. Dieser wollte ernst wegen weiter in dem alten Hause verweilen, damit mein Bruder in der Stadt seine Studien fortsetzen konnte. Währenddessen traf ich alle Vorbereitungen zu meiner Verteidigung, falls der Feind mich offen angreifen sollte. Ich trug ständig eine Pistole und einen Dolch bei mir und war immer auf der Hut vor seiner List. Diese Vorbereitungen flößten mir wieder Mut ein. Ja, je näher der Zeitpunkt kam, umso mehr erschien mir die Drohung wie ein Wahn. Während das erhoffte Eheglück viel eher zur Wahrheit zu werden versprach, je näher der Tag der Feierlichkeit rückte und alle davon redeten wie von einem Ereignis, das kaum ein Zwischenfall noch verhindern könne. Elisabeth schien glücklich. Meine ruhige Haltung trug sehr zu ihrer Gemütsberuhigung bei. Aber an dem Tage, der die Erfüllung meiner Wünsche und meines Geschickes bringen sollte, war sie melancholisch. Eine böse Vorahnung erfasste sie, vielleicht dachte sie auch an das fürchterliche Geheimnis, das ich ihr den folgenden Tag zu enthüllen versprochen. Mein Vater war während der ganzen Zeit überglücklich und sah in dem Jubel der Vorbereitung die Nachdenklichkeit seiner Nichte als bräutliche Schüchternheit an. Nachdem die Feierlichkeit vollzogen war, versammelte sich eine große Gesellschaft im Hause meines Vaters. Es war abgemacht, dass Elisabeth und ich den Nachmittag und Abend in Evian verbringen und am nächsten Morgen nach Kolonie zurückkehren sollten. Da es ein schöner Tag und der Wind günstig war, beschlossen wir, im Boot hinüberzufahren. Es waren meine letzten glücklichen Lebensstunden. Wir gelangten schnell vorwärts, die Sonne brannte heiß, wir fanden jedoch Schutz vor ihr unter einer Art Baldachin und genossen die landschaftlichen Schönheiten. Auf diesem Ufer sahen wir den Mont Salève, das Gestade von Montalegre, in einiger Entfernung alle überragend den herrlichen Mont Blanc und den Kranz der Schneeberge, die vergeblich mit ihm wetteiferten. Uns den gegenüberliegenden Ufern nähernd, betrachteten wir den mächtigen und schwer zugänglichen Jura, der mit seinen schwarzen Hängen den Ehrgeiz derer dämmt, die die Heimat verlassen wollen und dem Eindringling, welcher das Land versklaven möchte, ein unüberwindliches Hindernis bietet. Ich nahm Elisabeths Hand. Du machst dir Kummer, Liebste. Ach, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe und was mir vielleicht noch bevorsteht, dann würdest du alles daran setzen, mich die Ruhe, das Aufatmen vor Verzweiflung, das mir dieser eine Tag schenkt, genießen zu lassen. Sei du glücklich, mein lieber Viktor, entgegnete Elisabeth. Wenn mir auch keine lebhafte Freude ins Gesicht geschrieben ist, so ist mein Herz doch froh und zufrieden. Eine innere Stimme warnt mich, nicht zu sehr auf die Zukunft, die sich heute vor uns erschließt, zu bauen. Aber ich will diesem düsteren Raunen kein Gehör schenken. Sieh, wie schnell wir vorwärts kommen und wie die Wolken manchmal den Mont Blanc verhüllen, manchmal über seinen Gipfel schweben, wie um dieses schöne Bild nur noch bezaubernder zu machen. Sieh, wie die unzähligen Fische im klaren Wasser schwimmen, wo wir jedes Kieselsteinchen am Grunde erkennen können. Welch herrlicher Tag! Wie heiter und glücklich erscheint doch die ganze Natur. So versuchte Elisabeth, uns von melancholischen Grübeleien abzulenken. Doch ihre Stimmung schwankte. Bald leuchtete ihr die Freude aus den Augen, bald wieder blickte sie träumerisch und zerstreut. Die Sonne sank tiefer, wir kamen an der Drance vorbei und beobachteten ihren Weg durch die Schluchten und Täler. Die Alpen fielen dichter zum See ab, und wir näherten uns dem Amphitheater, das die Berge an der Ostgrenze des Sees formen. Die Turmspitze von Evian leuchtete unter den Wäldern und unter den sich darüber türmenden Bergketten hervor. Der Wind, welcher uns bis dahin so schnell vorwärts getragen, legte sich mit Sonnenuntergang zu einer leichten Brise. Der sanfte Luftzug kräuselte das Wasser leicht und wiegte sacht die Bäume, als wir uns dem Festland zuwendeten, von dem her uns ein bezaubernder Blumen- und Heuduft entgegenwehte. Als wir an Land kamen, sank die Sonne hinter den Horizont. So wie ich das Gestade betrat, wurden alle Befürchtungen und Ängste, die mich bald ersticken und nimmer verlassen sollten, wieder in mir wach.